CD Wissen präsentiert große Frauen und Männer der Weltgeschichte, Teil 18. Menschen, die den Verlauf der Geschichte verändert oder entscheidend geprägt haben. Feldherren, Politiker, Philosophen, Künstler, Schriftsteller, Forscher, Musiker und Erfinder werden porträtiert und vor ihrem historischen Hintergrund dargestellt. Hören Sie die Lebensgeschichten bedeutender Persönlichkeiten von der Antike bis in die Gegenwart. CD Wissen ist auch im Abo oder als Sammeledition erhältlich. Nähere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet und unter www.hörkiosk.de. Sigmund Freud, 1856 bis 1939. Gespenstische Szenen spielen sich im Hörsaal ab. Frauen kreischen hysterisch, schlagen um sich und steigern sich in sexuelle Posen. Daneben Sigmund Freud, der tief beeindruckt ist von dem, was er hier im Hörsaal des Frauenkrankenhauses Salpêtrière sieht. Er beobachtet den renommiertesten Neurologen jener Zeit, Jean-Martin Charcot, der diese Frauen durch Hypnose zu heilen versucht. Es ist Ende November im Jahr 1885. Der junge Wiener Nervenarzt Freud hat sich nach Paris aufgemacht, um sich bei Charcot, dessen Vorlesungen weit über Frankreich hinaus berüchtigt sind, weiterzubilden. Die Erkenntnisse, die er durch jenen berühmten Hysteriespezialisten gewinnt, liefern den Anstoß zu einem neuen, revolutionären Menschenbild. Die Abhandlungen des jungen Arztes über das Unbewusste und die Triebe widersprechen dem damaligen Wissensstand. Ende des 19. Jahrhunderts versucht man mit Medikamenten und Operationen gegen psychische Leiden vorzugehen. Und plötzlich behauptet Freud, einige dieser Krankheiten allein durch Gespräche heilen zu können. Sein psychologisches Theoriegebäude hat einen gewaltigen Einfluss auf die Psychologie und darüber hinaus auf die gesamte Wissenschaft, die Erziehung und die Gesellschaft des 20. Jahrhunderts. Bezogen auf den Einfluss, den er mit seinen Lehren auf das Bild, das der Mensch von sich und von seiner Stellung in der Welt hat, ausübt, wird Freud häufig mit Kopernikus und Darwin auf eine Stufe gestellt. Sigmund Freud wird am 6. Mai 1856 in der mährischen Kleinstadt Freiberg, dem heutigen Příbor in Tschechien, geboren. Sein Vater Jakob ist in dritter Ehe mit seiner Mutter Amalie verheiratet. Nach Sigmund sollen noch 7 Geschwister, vor allem Schwestern, folgen. Doch Sigmund, von seiner Mutter mein goldener Sigi gerufen, ist deren unumstrittener Liebling. Ein Umstand, dem Freud später seine Selbstsicherheit zuschreiben wird. Die jüdische Familie betreibt einen gut gehenden Textilhandel. Doch als im Jahre 1857 die große Wirtschaftskrise einsetzt, ist die Familie ruiniert. Gerade 3 Jahre ist der kleine Sigmund alt, da ziehen die Freuds nach Wien. Hier wollen sie sich eine neue Existenz aufbauen. Gleichwohl bringt es die Familie nie mehr zu dem alten Wohlstand und hat Mühe, ein standesgemäßes kleinbürgerliches Leben zu finanzieren. Sigmund ist ein sehr aufmerksamer und äußerst fleißiger Schüler und wird von seiner Familie gefördert und bewundert. 6 Jahre in Folge ist er Klassenbester. 1873 erhält er seine Matura mit hervorragenden Abschlussnoten und beginnt mit 17 Jahren ein Studium an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien. Nach anfänglicher Unsicherheit, ob es nicht doch die Zoologie sein soll, promoviert er am 30. März 1881 zum Doktor der Medizin. Es folgt eine Anstellung als Wissenschaftler am Physiologischen Institut von Ernst Brücke, den er sehr bewundert und der einen wesentlichen Einfluss auf sein Denken hat. Nach seiner Habilitation im Jahre 1885 schlägt er dann aber doch keine klassische Universitätslaufbahn ein. Sigmund Freud feiert zwar erste Erfolge als Wissenschaftler, doch der erfolgreiche junge Mediziner ist verliebt in Martha Bernays. Sie ist eine wohlhabende Frau aus jüdischem Hause. In der Verlobungszeit schreibt er ihr fast täglich einen Brief, bis sie eine Sammlung von etwa 900 Briefen ihr eigen nennt. Mit ihr will er eine bürgerliche Existenz gründen. Allerdings reicht das Einkommen eines wissenschaftlichen Mitarbeiters hierfür nicht aus. Wider Willen gibt er daher seine Karriere als Forscher auf und verbringt die nächsten 3 Jahre als Nervenarzt am Wiener Allgemeinen Krankenhaus. Zwischenzeitlich erhält er ein Stipendium und geht für ein halbes Jahr an die Salpêtrière nach Paris. Der Anschauungsunterricht über hysterische Fälle und die Auswirkung von Hypnose und Suggestion, den er von dem Neurologen Charcot erhält, hinterlässt seine Spuren bei Freud. Die Lehre des französischen Professors über Hysterie weckt sein Interesse an der Erforschung von Neurosen. Diese Erkrankungen des Nervensystems haben keine organische Ursache. Deshalb lassen sie sich mit herkömmlichen Behandlungsmethoden auch nicht in den Griff bekommen. Genau das ist es, was Freud so fasziniert. Im April 1886 eröffnet Freud eine Praxis in Wien. Er ist ein gesuchter Nervenarzt. Nun ist es ihm finanziell möglich, nach 4 Jahren Verlobungszeit seine Martha zu heiraten. Es folgt eine lange, glückliche Ehe und Partnerschaft. Die beiden haben zusammen 6 Kinder. Freud ist der gütige Übervater im Zentrum der Familie. Einzig sein letztes Kind, Anna, wird in seine Fußstapfen treten und Psychoanalytikerin werden. Die entscheidenden Anregungen der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts verdankt Freud seinem älteren Kollegen und Mentor Josef Breuer. Dieser vermittelt Freud den Gedanken, dass auch den Erscheinungen der Hysterie ein Sinn innewohnt, der sich ergründen lässt. Breuer versetzt seine Patienten zeitweilig in Hypnose und stellt fest, dass nach dem Dämmerschlaf die hysterischen Symptome vorübergehend abklingen. Ab 1887 macht sich auch Freud mit dieser Technik vertraut. Diese kathartische, also reinigende Methode zur Behandlung neurotischer und hysterischer Störungen stellt den Ausgangspunkt der psychoanalytischen Lehre Sigmund Freuds dar. Aus der Zusammenarbeit mit Breuer entstehen die Studien über Hysterie, die 1895 herausgegeben werden. Doch schon zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist die Freundschaft einer fast schon feindseligen Haltung gewichen. Breuer lehnt es ab, die zentrale Ursache der Neurosen in der Sexualität zu suchen. Freud lässt sich nicht beirren und entwickelt aus den gemeinsamen Erkenntnissen das psychoanalytische Therapieverfahren. Hierbei gewinnt er zugleich seine grundlegenden Einsichten in die Triebstruktur des menschlichen Verhaltens. Als Zentraltrieb nimmt Freud den Geschlechtstrieb an. Aber gerade die Entfaltung der menschlichen Triebhaftigkeit wird durch gesellschaftliche Regeln und Tabus unterdrückt. Diese Störung der sexuellen Entwicklung in der frühen Kindheit eines Menschen und die Fortentwicklung des frühkindlichen Traumas durch Verleugnung im Erwachsenenalter bewirkt, laut Freud, die Entstehung einer Neurose. Weitere Erkenntnisse über die Neurose gewinnt Freud aus der Zusammenarbeit mit Wilhelm Flies, der immer mehr zu seinem Vertrauten wird. Mit Flies führt er eine selbstanalytische Beobachtung durch und kann so ein Modell aufstellen. Flies ist der Erste, der ihn auf den Ödipus-Komplex aufmerksam macht. In der ödipalen Phase wünscht das Kind unbewusst sexuellen Kontakt mit dem gegengeschlechtlichen Elternteil. Man sagt mit Recht, so schreibt Freud darüber, dass der Ödipus-Komplex der Kernkomplex der Neurosen ist, das wesentliche Stück im Inhalt der Neurose darstellt. In ihm gipfelt die infantile Sexualität, welche durch ihre Nachwirkungen die Sexualität des Erwachsenen entscheidend beeinflusst. Jedem menschlichen Neuankömmling ist die Aufgabe gestellt, den Ödipus-Komplex zu bewältigen. Wer es nicht zustande bringt, ist der Neurose verfallen. Freud ist bezogen auf seine Kleidung und sein Auftreten sehr ordentlich. Obwohl es in den frühen Jahren der Armut sehr schwierig für ihn ist, seinen Ansprüchen gerecht zu werden, so enthüllt ein Brief an Wilhelm Flies, kommt jeden Tag ein Friseur zu ihm. Ihm vertraut Freud auch sein zwiespältiges Verhältnis zu seinem Vater an, der sehr dominant über die Familie herrscht, aber zugleich beruflich erfolglos ist. Als der Vater 1896 stirbt, stürzt Freud in eine tiefe Krise. Doch trotz dieser familiären Schwierigkeiten arbeitet Freud unablässig weiter. Und so eröffnet er das neue Jahrhundert mit dem epochemachenden Werk Die Traumdeutung. Dieses Werk, das Licht ins Dunkel der Träume bringen soll, ist der Wegbereiter der späteren Freudschen Trieb- und Sexualtheorie und damit der Beginn der Psychoanalyse. Freud selbst definiert Psychoanalyse kurz und knapp als ein Verfahren zur Untersuchung seelischer Vorgänge, welche sonst kaum zugänglich sind, und zugleich ist sie eine Behandlungsmethode neurotischer Störungen, die sich auf diese Untersuchung gründet. Die Seelenzergliederung als ein Heilverfahren zur Behebung seelischer Störungen ist bis heute der bedeutendste Teil der Tiefenpsychologie Sigmund Freuds. 16 Stunden arbeitet er täglich an seiner Theorie der Psychoanalyse. Er benennt bislang Unbenanntes und führt die drei Instanzen der Psyche ein. Diese setzt sich zusammen aus den Trieben, die er das Es nennt, dem Ich, also der Persönlichkeit selbst, und dem Gewissen, dem Über-Ich. Das Über-Ich stellt eine Instanz im Seelenleben dar, die sich durch die Erziehung entwickelt. Dieses Strukturmodell der psychischen Persönlichkeit ist ein zentrales Element der Freudschen Theorie. Damit macht er sich nicht nur Freunde. Immer wieder werden auch Kritiker laut. Doch trotz seiner umstrittenen wissenschaftlichen Stellung wird er 1902 zum außerordentlichen Professor ernannt. Er gründet die Psychologische Mittwochsvereinigung, die neben Ferenczi, Steckel und anderen auch von Alfred Adler besucht wird. Ihren Namen hat sie von dem Wochentag, an dem regelmäßig neueste Forschungsergebnisse diskutiert werden und die neue Kunst der Deutung geübt wird. Ausgraben, analysieren, sammeln und forschen. Sein Denken ist in der Tat Archäologie. Ja, Freud kann man getrost als Archäologen der Seele bezeichnen. So verwundert es auch nicht, dass die Antike auf ihn seit seines Lebens eine große Faszination ausgeübt hat. Er verspürt eine glühende Sehnsucht zu reisen. Er hofft, sich selbst zu finden. Jahrelang fährt er, zum Teil in Begleitung der Familie, nach Rom, Pompeji bis hinunter nach Kreta und Athen. Von diesen Reisen bringt er wertvolle antike Stücke mit, aus denen sich im Laufe der Zeit eine ansehnliche Sammlung entwickelt. Freud nennt sie später »meine alten und dreckigen Götter«. Sigmund Freud hat im Wiener Wissenschafts- und Kulturleben eine Sonderstellung. Geachtet, verachtet, beäugt. Kein Wunder bei der herausragenden Bedeutung, die Freud inzwischen erlangt hat. 1908 findet der erste Kongress für Freudsche Psychologie statt. 1910 wird das Zentralblatt für Psychoanalyse sowie die Wiener Psychoanalytische Vereinigung gegründet. Freud bestimmt als Präsidenten Carl Gustav Jung, mit dem er sich seit einigen Jahren austauscht. Doch Jung wird sich, ebenso wie Alfred Adler, aufgrund wissenschaftlicher Differenzen bald von ihm abwenden. Aber Freud geht seinen Weg unbeirrt weiter. Zu viele Freunde haben sich schon von ihm losgesagt. In seiner Wiener Wohnung in der Bergstraße 19 vertieft er seine Erkenntnisse der Seele und geht der Frage nach, was ist die menschliche Seele? 1909. Freuds Wege und Erkenntnisse erreichen Amerika. Er wird eingeladen und findet, wie er verblüfft schreibt, vorurteilsfreie Männer vor. In New York interessiert ihn hauptsächlich die Antikenabteilung des Metropolitan Museum. Eingeladen von der Universität Worcester, erhält er den Ehrendoktor. Das Bekanntwerden seiner Arbeit über die Psychoanalyse bewirkt einen Schub in der amerikanischen Wissenschaft. Im Jahr 1911 feiert er mit seiner geliebten Frau Martha die silberne Hochzeit. Doch schon bald bekommt die Familie die ersten Auswirkungen des Ersten Weltkriegs zu spüren. Freud verliert sein gesamtes, in österreichischen Staatspapieren angelegtes Vermögen. In den 20er Jahren ist der Psychoanalytiker auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Er veröffentlicht zahlreiche Werke, die ihm internationale Anerkennung und Ruhm einbringen. Nur gesundheitlich geht es dem Genussmenschen, Freud liebt Zigarren, nicht gut. 1923 wird bei ihm Mundhöhlenkrebs diagnostiziert. Er muss sich bis zu seinem Lebensende 33 oft qualvollen Operationen unterziehen. Depressionen sind die Folge. Ein Herzanfall ein paar Jahre später zwingt ihn, das Rauchen endgültig einzustellen. Zu seinem 70. Geburtstag erhält Freud zahlreiche Ehrungen, darunter die Ehrenbürgerschaft der Stadt Wien. Freud, der Wissenschaftler, wird immer politischer. Als Hitler 1933 Reichskanzler wird, schreibt er zusammen mit Einstein das Werk »Warum Krieg?« Und so landen auch Freuds Werke bei den Bücherverbrennungen der Nationalsozialisten auf dem Scheiterhaufen. Freud bleibt wegen seiner jüdischen Abstammung von den politischen Geschehnissen der Zeit nicht verschont. Die Feindseligkeiten nehmen stetig zu. Am 15. Mai 1938 dringen die Nationalsozialisten in seine Wohnung ein. Auch die Wiener Psychoanalytische Vereinigung wird durchsucht. Er kann noch im selben Jahr aus dem inzwischen an Deutschland angeschlossenen Österreich fliehen. Seine greisen Schwestern, denen dies nicht mehr möglich ist, kommen in den Konzentrationslagern des Dritten Reiches um. Mit seinem Hausrat, darunter seiner berühmten Couch, seinen Göttern und Bildern kann er sich nach London retten. In dem einzigen Hörfunkinterview, das Freud der BBC 1938 gibt, sagt er über diese Zeit: Im Alter von 82 Jahren verließ ich infolge der deutschen Invasion mein Heim in Wien und kam nach England, wo ich mein Leben in Freiheit zu enden hoffe. Freud ist inzwischen ein schwerkranker Mann, der aber bis zuletzt über einen hellwachen Geist verfügt. In seiner Wohnung im Londoner Stadtteil Hampstead behandelt er selbst im hohen Alter von 83 Jahren immer noch Patienten. Am 23. September 1939 stirbt Freud. Seine Ideen aber überdauern seinen Tod und prägen auch die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts wesentlich. Henry Ford, 1863 bis 1947. Was ist das für ein merkwürdiges Geräusch? Fragt der 12 Jahre alte Henry seinen Vater. Die beiden sind gerade mit einem Pferdewagen auf dem Weg in die Stadt. Hört sich an wie eine Lokomotive, erwidert der Vater. Da können die beiden schon das schnaubende Gefährt sehen, das den Lärm verursacht. Es ist eine Dampfmaschine, wie sie damals beispielsweise beim Dreschen zum Einsatz kommt. Doch Henry traut seinen Augen nicht. Diese Dampfmaschine ist auf einen Wagen montiert und bewegt sich auf Rädern ganz von selbst fort. Als der Fahrer des nur im Schneckentempo rollenden Gefährts den Pferdewagen hinter sich bemerkt, stoppt er, um Henry und seinen Vater vorbeizulassen. »Halt, Dad, halt an!« ruft Henry seinem Vater zu. »Ich muss mir das ansehen!« Sofort springt der Junge vom Wagen und läuft zur Dampfmaschine hinüber. Bereitwillig erklärt ihm der Fahrer, wie das Gefährt, eine sogenannte Lokomobile, funktioniert. »Ich kann mich an die Maschine erinnern, als wäre es gestern«, wird jener Henry, Nachname Ford, später in seinen Memoiren über diesen Tag des Jahres 1875 berichten. »War diese Maschine doch das erste nicht von Pferden gezogene Fahrzeug, das ich in meinem Leben zu Gesicht bekam?« »Jene Lokomobile ist daran schuld, dass ich in die Automobiltechnik hineingeriet. Seit jenem Tag hat mein stärkstes Interesse der Herstellung einer selbsttätig fahrbaren Maschine gegolten.« Als Henry Ford mit knapp 60 Jahren diese Zeilen verfasst, ist er längst eine lebende Legende. Die Hälfte aller Automobile auf Amerikas Straßen stammt aus seinen Fabriken. Er selbst wird als visionärer Unternehmer gefeiert. Und die in Dearborn, nahe der amerikanischen Autometropole Detroit, residierende Ford Motor Company ist der größte Automobilhersteller der Welt. Henry Ford kommt am 30. Juli 1863 auf der elterlichen Farm nahe Dearborn zur Welt. Sein Vater William, in Irland geboren, war 1847 als kleiner Junge mit seinen Eltern in die USA gekommen, um der großen Hungersnot zu entfliehen. Mit der Landwirtschaft haben es William und seine Frau Mary zu Wohlstand gebracht. Dass Henry und seine 7 Geschwister auf der Farm mit anpacken, versteht sich von selbst. Schule ist da gerade zur Erntezeit eher Nebensache. 8 Jahre in der einklassigen Dorfschule vermitteln Henry nur sehr grundlegende Kenntnisse in Lesen, Schreiben und Rechnen. Doch seit er die Lokomobile gesehen hat, gilt sein Interesse der Mechanik. Schnell zeigt sich, über welch großes technisches Verständnis und Geschick Henry verfügt. Auf der väterlichen Farm und bei den Nachbarn hält er die landwirtschaftlichen Geräte in Ordnung. Sein Vater zählt darauf, dass Henry einmal den Hof übernimmt. Doch der technisch begabte Junge hat andere Pläne. Als seine geliebte Mutter stirbt, hält es ihn nicht mehr lange auf der Farm. Mit 16 macht er sich zu Fuß nach Detroit auf, um eine Lehre in einem der florierenden Industriebetriebe zu beginnen. Nach 3 Jahren in einer Fabrik für Schiffsmotoren kehrt Ford auf die Farm zurück. Ein Nachbar heuert ihn an, eine Dampfmaschine zu bedienen. Und schon bald wartet Ford für den Hersteller Westinghouse alle Lokomobile im Süden Michigans. Nebenher versucht er, selbst einen Dampfwagen zu bauen, der so leicht ist, dass er nicht mehr nur zur beweglichen Arbeitsmaschine, sondern zum Fortbewegungsmittel taugt. Doch schon bald muss Ford einsehen, dass der Dampfantrieb denkbar ungeeignet ist. Entweder ist der Kessel sicher, aber viel zu schwer, oder er ist leicht, dafür aber eine tickende Bombe. 1888 heiratet Henry Clara Bryant, die Tochter eines benachbarten Farmers. Als Hochzeitsgeschenk übereignet ihm sein Vater einige Hektar bewaldetes Land. Statt eine Landwirtschaft aufzubauen, lässt der frisch Vermählte das Holz schlagen und verkauft es, um den Lebensunterhalt für sich und seine Frau zu bestreiten. 1893 bekommen Henry und Clara ihr einziges Kind, den Sohn Edsel. Da hat Ford längst in Detroit eine Anstellung bei der Elektrizitätsgesellschaft gefunden. Als Chefingenieur ist er dafür verantwortlich, dass die Stadt rund um die Uhr mit Strom versorgt wird. Da er ständig auf Abruf verfügbar sein muss, hat er keine festen Arbeitszeiten und kann sich seinem großen Traum widmen, ein Fahrzeug zu konstruieren. 1896 ist es schließlich soweit. Ford stellt seinen ersten pferdelosen Wagen fertig. Das nur 500 Pfund schwere Quadricycle wird von einem 4 PS starken Benzinmotor angetrieben und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 32 Kilometern pro Stunde. Wenn Ford mit dem Wagen durch die Straßen Detroits fährt, ist ihm alle Aufmerksamkeit gewiss. Natürlich ist Ford nicht der Einzige, der sich in jenen Tagen mit der Konstruktion eines fahrtüchtigen Automobils beschäftigt. In Deutschland hat Carl Benz schon im Jahr 1886 das erste voll fahrtüchtige Automobil zum Patent angemeldet. Ford dürfte über diesen Wagen aber nur vage Bescheid gewusst haben. Keinesfalls kannte er jedoch Einzelheiten. An der Wende zum 20. Jahrhundert ist die Nachfrage nach Automobilen gering. Noch gelten sie als Spielzeuge der Reichen. Doch Ford, inzwischen bei der Elektrizitätsgesellschaft ausgeschieden, hat eine ganz andere unternehmerische Vision. Er will Autos bauen, die Gebrauchsgegenstände und nicht Luxusprodukte sind. Leistungsfähig und wirtschaftlich sollen sie sein, nicht protzig und verschwenderisch. Autos für alle, nicht für wenige. Im Jahr 1903 sieht Ford die Zeit gekommen, ein im Vergleich zur Konkurrenz günstiges, technisch jedoch gleichwertiges Automobil zu produzieren. Gemeinsam mit einigen Investoren gründet er die Ford Motor Company, an der er zunächst nur rund ein Viertel der Anteile hält. Dank publicity-trächtiger Rennerfolge kann die Firma bereits im Geschäftsjahr 1905 mehr als 5000 Autos verkaufen. Ford fühlt sich bestätigt und steckt fortan seine ganze Energie in die Entwicklung jenes massentauglichen Allzweckwagens, der nicht nur ihn berühmt machen, sondern auch die Welt verändern sollte. Das Modell T. Der Wagen, liebevoll auch Tin Lizzy, zu Deutsch Blechliesel genannt, kommt 1908 auf den Markt und wird bis zu seinem Produktionsende 1927 mehr als 15 Millionen Mal verkauft. Das Modell T ist technisch führend, konkurrenzlos günstig und von einer bis dato nicht gekannten Zuverlässigkeit. Wenn einer meiner Wagen versagt, weiß ich, dass ich daran schuld bin, pflegt Ford zu sagen. Die Menschen reißen ihm den Wagen buchstäblich aus den Händen. Es stört sie nicht, dass es keine Varianten und keine Extras gibt. Jeder Kunde kann seinen Wagen in einer beliebigen Farbe anstreichen lassen, solange diese schwarz ist, bringt Ford seine Philosophie auf den Punkt. Nicht mehr Konstruktion und Vertrieb sind die größten Herausforderungen, sondern allein die Erhöhung der Produktionszahlen. Im Juni 1908 wird an einem einzigen Tag die damals ungeheure Zahl von 100 Wagen montiert. Und doch sagt Ford, 100 Wagen pro Tag sind gar nichts. Ich hoffe, es bald auf 1000 zu bringen. Um dieses Ziel zu erreichen, das weiß Ford, muss er völlig neue Wege einschlagen. Bislang baute eine Gruppe Arbeiter innerhalb von mehreren Tagen jeweils einen Wagen zusammen. Was wäre, wenn jeder Arbeiter sich auf ein paar Handgriffe spezialisierte? Wenn er die einzelnen Teile nicht mehr zusammensuchen müsste, sondern diese wie von selbst zu ihm kämen? Müsste dann nicht alles viel schneller gehen? Mit der Einführung der Fließbandarbeit in seiner Autofabrik wird Ford zum Pionier der Massenproduktion. Fords Zeitgenossen sprechen schlichtweg vom Fordismus. Als erste Tests zeigen, dass die Arbeit am Montageband die Fertigungszeiten um 30, 50 oder gar 80% reduziert, stellt Ford die gesamte Produktion um. Die Montage des Wagenchassis beispielsweise wird in 45 verschiedene Arbeitsschritte zerlegt. So gelingt es, die aufwendige Chassismontage innerhalb kürzester Zeit von mehr als 12 Stunden auf gut 2,5 Stunden zu reduzieren. Von 1909 bis 1924 steigert Ford die Produktion von bescheidenen 18.000 Fahrzeugen auf die unglaubliche Zahl von 1,9 Millionen pro Jahr. Gleichzeitig senkt er den Preis für das Modell T schrittweise von $950 auf unter $300. Preise runter, Verkaufszahlen rauf. Und am Ende Gewinn machen? Ford wird seine Firma ruinieren, so die vorherrschende Meinung. Doch sein Kalkül geht auf. Dank niedriger Preise kann er immer mehr Menschen als Käufer gewinnen, die sich bislang noch kein Auto leisten konnten. Und mit den steigenden Produktionszahlen sinken die Kosten. Unterm Strich macht die Ford Motor Company ordentliche Gewinne, die der Unternehmensgründer sofort wieder in die Erweiterung seiner Fabriken steckt. Und Ford tut noch etwas Unerhörtes. 1914 verkündet er, die tägliche Arbeitszeit von 10 auf 8 Stunden zu verkürzen und gleichzeitig die Löhne der Arbeiter auf $5 pro Tag zu verdoppeln, für Ford eine Form der Gewinnbeteiligung. Während andere Unternehmer nur den Kopf schütteln, feiert ihn die Nation als sozial denkenden Unternehmer. Ford ist aber auch Patriarch. Denn ein tadelloser Lebenswandel ist Voraussetzung für die Gewährung des $5-Tageslohns. Keine Saufgelage, kein Glücksspiel, keine Zügellosigkeiten. Ford lässt die Tugendhaftigkeit sogar durch Hausbesuche kontrollieren. Den übrigen Aktionären der Ford Motor Company ist das alles suspekt. Schon länger haben sie keine anständige Dividende mehr erhalten. Sie glauben sich von Henry Ford übervorteilt und wollen ihn per Gerichtsbeschluss seines Amtes als Präsident der Gesellschaft entheben lassen. Um die verfahrene Situation zu beenden, kauft Ford alle übrigen Anteilseigner nach und nach aus der Firma heraus. 1920 hält er dann endlich 100% an der Ford Motor Company. Noch nie hatte ein einzelner Mann die vollständige Kontrolle über ein solch gewaltiges Unternehmen inne. Der Erste Weltkrieg kann den Siegeszug des Modell T nur vorübergehend bremsen. Ford gelingt es, sein Unternehmen lange aus der Kriegsproduktion herauszuhalten. Überhaupt hält er nichts davon, dass sich die USA in irgendeiner Form am Krieg in Europa beteiligen. 1915 macht sich Ford sogar gemeinsam mit einer Delegation amerikanischer Pazifisten auf dem sogenannten Friedensschiff nach Europa auf, um zwischen den Kriegsparteien zu vermitteln. Doch diese von einem naiven Idealismus getriebene Mission bleibt erfolglos. Ford wird kurzzeitig zum Gespött der Zeitungen auf beiden Seiten des Atlantiks. Letztlich fügt diese Episode seiner Popularität aber keinen Schaden zu. Anfang der 20er Jahre entstehen gar überall in den USA Ford for President-Vereine. Doch Ford winkt ab. Er will lieber die Massenproduktion weiter perfektionieren. Das Fordsche System lebt davon, dass alle Teile zur rechten Zeit am Montageband bereitstehen. Fällt ein Zulieferer aus, stockt die gesamte Produktion. Ford gibt deshalb ein neues Ziel aus: vollständige Autarkie. Und so kauft er Erz- und Kohleminen, Eisenbahnen und Reedereien, Glasfabriken und Kautschukplantagen. Gleichzeitig expandiert er ins Ausland und nennt bald Niederlassungen in 33 Ländern auf allen Kontinenten sein eigen. Das Wachstum der Ford Motor Company scheint keine Grenzen zu kennen. Und doch verkennt Ford die Zeichen der Zeit. In den goldenen 20er Jahren wollen die Menschen das Leben genießen. Automobile unterliegen auf einmal Moden, werden zu Statussymbolen. Für die Leute geht es nicht nur mehr darum, dass sie überhaupt ein Auto haben, sondern dass sie sich ein besonders schickes, großes, neues Auto leisten können. Konkurrenten wie General Motors und Chrysler reagieren und bieten eine Vielzahl von Modellen und Varianten an. Ford dagegen produziert seit bald 20 Jahren ausschließlich das Modell T. Es kommt, wie es kommen muss. Die Verkaufszahlen sinken. Fords Sohn Edsel, inzwischen Präsident der Ford Motor Company, ist alarmiert und drängt darauf, einen Nachfolger für das Modell T auf den Markt zu bringen. Doch Herr im Haus ist immer noch der gut 60 Jahre alte Henry Ford. Und der macht, was er bislang immer gemacht hat. Er senkt den Preis. Doch diesmal funktioniert es nicht. Das Modell T verkauft sich immer schlechter. Die Ford Motor Company, vor wenigen Jahren noch der unangefochten größte Autohersteller der Welt, hat sich in eine Sackgasse manövriert. Am 27. Mai 1927, von einem Tag auf den anderen, lässt Henry Ford die Produktion des Modell T nach mehr als 15 Millionen gebauten Autos einstellen. Die Fabriken stehen still. Ein Nachfolgemodell gibt es nicht. Es muss erst entwickelt werden. Es dauert ein halbes Jahr, bis die ersten Fahrzeuge des neuen Modell A vom Band laufen. Der Wagen verkauft sich in den folgenden Jahren nicht schlecht, aber die Marktführerschaft hat Ford mit seinem Festhalten am Modell T verspielt. Überhaupt wandelt sich Ford mit zunehmendem Alter immer mehr vom Typ des gütigen Patriarchen zum gefürchteten Despoten. Das Betriebsklima bei der Ford Motor Company verschlechtert sich zusehends. Die fähigsten Manager und Ingenieure wechseln zur Konkurrenz. Ford wird gehasst von allen, die jemals mit ihm zusammengearbeitet haben, schimpft einer von ihnen. Und verehrt wird er nur von all denen, denen das erspart geblieben ist. Ein dunkles Kapitel in Fords Biografie sind auch antisemitische Hetzschriften, die in den 20er Jahren unter seinem Namen in der Zeitung The Dearborn Independent erscheinen. Zwar distanziert er sich später von den Tiraden, doch die Geister, die er rief, wird er nicht mehr los. So äußert Adolf Hitler öffentlich seine Bewunderung für Ford und zitiert in Mein Kampf sogar aus Fords Pamphleten. In den 30er Jahren, von der Weltwirtschaftskrise schwer getroffen, verstrickt sich Ford in einen gnadenlosen Kampf gegen die Gewerkschaften. Harry Bennett, einer seiner engsten Mitarbeiter, versucht durch Repression und Spionage zu verhindern, dass die Automobilarbeitergewerkschaft im Betrieb Fuß fassen kann. Während die Konkurrenten General Motors und Chrysler längst Tarifverträge geschlossen haben, lässt Bennett Gewerkschafter buchstäblich aus der Fabrik prügeln. Erst ein groß angelegter Streik im Mai 1941 zwingt Henry Ford schließlich in die Knie. Wirtschaftlich ins Hintertreffen geraten, aufgerieben von seinem Kampf gegen die Gewerkschaft, geht es auch mit der Gesundheit des 75-Jährigen rapide bergab. Nach einem Schlaganfall ist Ford geistig verwirrt. Nach dem überraschenden Tod seines Sohnes Edsel im Jahr 1943 macht sich der 80-jährige, de facto unzurechnungsfähige Ford nochmals zum Präsidenten der Ford Motor Company, bis ihn seine Familie 2 Jahre später zum Rückzug bewegen kann. Am 7. April 1947 stirbt Henry Ford schließlich im Alter von 83 Jahren. Sein Wunsch, dass die Ford Motor Company dauerhaft in Familienbesitz bleibt, erfüllt sich nicht. Die von ihm zu diesem Zwecke gegründete Ford Foundation, eine der größten gemeinnützigen Stiftungen weltweit, veräußert nur wenige Jahre nach seinem Tod die Mehrheit am Unternehmen. Der Respekt vor der Leistung Henry Fords als Unternehmer ist bis heute ungebrochen. Er ist der Begründer der Massenproduktion, vor allem aber der Mann, der Amerika mobil gemacht hat. Die Person Henry Ford steht für den Übergang Amerikas von einer Agrar- zu einer modernen Industriegesellschaft. Marie Curie, 1867 bis 1934. Es ist ein feierlicher Akt, wenn der schwedische König am 10. Dezember eines jeden Jahres die Nobelpreise in Stockholm überreicht. So auch 1911. Marie Curie, Chemikerin und Physikerin, wird als erste Frau mit dem Chemie-Nobelpreis ausgezeichnet. Als Anerkennung des Verdienstes, dass sie sich um die Entwicklung der Chemie erworben hat, durch die Entdeckung der Elemente Radium und Polonium, durch die Charakterisierung des Radiums und dessen Isolierung in metallischem Zustand und durch ihre Untersuchungen über die Natur und die chemischen Verbindungen dieses wichtigen Elementes, heißt es in der Laudatio. Doch wer ist diese Frau, die diese bahnbrechende Entdeckung der Elemente Radium und Polonium machte? Wie gelingt es ihr, Ende des 19. Jahrhunderts als Naturwissenschaftlerin tätig zu werden und sich damit allen Konventionen ihrer Zeit zu widersetzen? Geboren wird die bedeutende Wissenschaftlerin Marie Curie als Maria Skłodowska am 7. November 1867 in Warschau. Sie ist die jüngste Tochter des Mathematik- und Physiklehrers Władysław Skłodowski und dessen Frau Bronisława, die ein Mädchenpensionat leitet. Obwohl die Familie in bescheidenen Verhältnissen lebt, ist es den Eltern wichtig, dass alle 5 Kinder eine gute Ausbildung bekommen. Neben dem Schulbesuch zählt dazu auch der uneingeschränkte Zugang zu Büchern, die im Hause Skłodowski zahlreich vorhanden sind. So lernt die kleine Maria als Jüngste schon mit 4 Jahren von ihren älteren Geschwistern das Lesen. Schnell zeigt sich, dass sich das kleine Mädchen wenig für Romane, Erzählungen und Märchen interessiert. Sie will wissen, wie die Welt zusammenhängt. Naturwissenschaften sind ihr Steckenpferd. Sie versucht, die Lehrbücher ihres Vaters zu lesen und vor allem auch zu verstehen. Die Schule meistert Maria mit Bravour. Bereits 1883 schließt sie das Lyzeum mit dem Abitur ab und erhält als Auszeichnung für ihre hervorragenden Leistungen eine goldene Medaille. Doch damit ist der Weg in die Welt der Naturwissenschaften noch lange nicht geebnet. Anders als heute ist es jungen Frauen im ausgehenden 19. Jahrhundert in Warschau nicht gestattet zu studieren. Maria arbeitet deshalb zunächst als Lehrerin an einer Mädchenschule und unterrichtet gleichzeitig an der im Untergrund organisierten polnisch-nationalistischen Freien Universität. Aber das genügt ihr nicht. Maria will Naturwissenschaften studieren und zwar um jeden Preis. Wenn es in Polen nicht geht, dann eben im Ausland. Ihre große Schwester Bronja hat der Heimat schon längst den Rücken gekehrt und ist nach Paris gegangen, um an der Sorbonne Medizin zu studieren. Warum sollte Maria das nicht auch machen? Doch ihre Schwester hat es in der Fremde nicht leicht. Ständig plagen sie Geldsorgen. Und so beschließt Maria, zunächst eine gut bezahlte Stelle als Gouvernante anzunehmen, um ihre Schwester finanziell unterstützen zu können. Regelmäßig schickt sie von nun an Geld nach Paris. Ein Einsatz, der sich lohnen sollte. 1891 kann Maria ihrer Schwester, die ihr Studium inzwischen abgeschlossen hatte, nach Paris folgen. Dort immatrikuliert sie sich ebenfalls an der Sorbonne und kann nun endlich Mathematik und Physik studieren. Ab dieser Zeit nennt sich Maria, der französischen Sprache entsprechend, Marie. Ihr Leben ist in den kommenden Jahren von harter Arbeit geprägt. Um ihren unermesslichen Wissensdurst zu stillen, vergräbt sie sich tief in ihre Bücher. Für die schönen Dinge des Lebens und die wunderbare Stadt Paris hat sie keine Augen. Bereits 2 Jahre nach Beginn des Studiums kann sie als erste Frau überhaupt ihren Abschluss in Physik machen. Ein Jahr darauf den in Mathematik. Kurzzeitig überlegt Marie, nach Polen zurückzukehren. Aber ihre Mitarbeit am Wissenschaftlichen Institut des Physikers Gabriel Lippmann reizt sie so sehr, dass sie beschließt, in Paris zu bleiben. Im Rahmen dieser Arbeit lernt die junge Wissenschaftlerin 1894 den 8 Jahre älteren Chemiker Pierre Curie kennen. Wie Marie ist auch er seiner Arbeit völlig verfallen und hat zu diesem Zeitpunkt schon einige wichtige Entdeckungen in den Bereichen Elektrizität und Magnetismus gemacht. Vielleicht ist es das, was Marie an Pierre so sehr fasziniert. Bereits nach ihrem ersten Treffen berichtet sie, zwischen unseren Vorstellungen herrschte eine überraschende Verwandtschaft. Bereits 1 Jahr nach ihrem Kennenlernen heiraten Marie und Pierre im Juli 1895. Sie führen eine glückliche Ehe, obwohl oder vielleicht weil beiden der Beruf über alles geht. Von nun an verbringen sie Tag und Nacht gemeinsam im Labor. Und auch als 1897 ihre erste Tochter Irene geboren wird, zieht sich Marie nicht aus dem Berufsleben zurück. Im Gegenteil. 1895 hatte Wilhelm Konrad Röntgen die Gammastrahlen entdeckt und im Jahr darauf Antoine-Henri Becquerel die Strahlungsfähigkeit von Uran. Als Marie das erfährt, beschließt sie, in ihrer Doktorarbeit zu untersuchen, ob es noch andere Materialien gibt, die eine ähnliche Strahlkraft wie Uran aufweisen. Zusammen mit ihrem Mann entwickelt sie ein Extraktionsverfahren, das es ermöglicht, Gestein in einzelne Elemente zu zerlegen. Der Nachteil dieses Verfahrens ist, dass Unmengen des Ausgangsstoffes benötigt werden, um wenige Gramm des vermuteten Stoffes zu extrahieren. Die größten Erfolgsaussichten versprechen sich die Curies von der sogenannten Pechblende, ein Stoff, der zu dieser Zeit vornehmlich im Erzgebirge abgebaut wird. Sie beschaffen sich mehrere Tonnen davon und beginnen mit ihrer Arbeit, um die sich eine Vielzahl von Legenden rankt. Zum einen sollen Marie und Pierre in einer Doppelschicht gearbeitet haben, sodass die Experimente rund um die Uhr überwacht werden konnten. Zum anderen soll das Labor ein einfacher Bretterverschlag gewesen sein, der im Sommer zu heiß und im Winter mangels fehlender Heizmöglichkeit eiskalt gewesen sein soll. Mit Sicherheit war der Lebensstandard der Curies bescheiden, denn die Investitionen in ihre Forschungen waren hoch und das damit verbundene Einkommen sehr gering. Doch die Arbeit ist von Erfolg gekrönt. Im Juli 1898 gelingt es den beiden, eine strahlende Substanz zu isolieren und als bis dato unbekanntes chemisches Element zu identifizieren. In Anlehnung an Maries Heimatland nennen sie das Element Polonium. Und noch im selben Jahr entdecken sie ein weiteres Element, Radium, das Strahlende. In ihren Abhandlungen über ihre Arbeit nennen sie das Phänomen der Strahlung von nun an Radioaktivität. Nun wird die Welt der Wissenschaftler auf die Curies aufmerksam. Als Marie 1903 ihre Dissertation abschließt, sind die Ergebnisse ihrer Arbeit bereits weit über die französischen Landesgrenzen hinaus bekannt. Die britische Royal Society zeichnet die beiden Wissenschaftler mit der Davy-Medaille aus und im Dezember erhalten Marie und Pierre Curie zusammen mit Antoine-Henri Becquerel den Physik-Nobelpreis für ihre Untersuchungen zur Radioaktivität. Nun sind die Curies auch finanziell besser gestellt. 1904 erhält Pierre eine Professur an der Sorbonne und Marie wird zur Oberassistentin an seinem Institut ernannt. Im selben Jahr kommt die zweite Tochter des Paares, Eve, zur Welt und Marie nimmt die französische Staatsbürgerschaft an. Von nun an bezeichnet sie sich selbst stets als Französin, obwohl sie ihrer polnischen Heimat im Herzen immer eng verbunden bleibt. Das Glück der Familie Curie ist nur von kurzer Dauer. Am 19. April 1906 kommt Pierre bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Anders als erwartet zieht sich die von nun an alleinerziehende Marie aber nicht aus dem Berufsleben zurück, sondern übernimmt stattdessen kaum 4 Wochen nach dem tragischen Unfalltod ihres Mannes dessen Stelle an der Sorbonne. Marie Curie ist damit die erste Professorin an der renommierten Pariser Hochschule. Angetrieben von dem unbändigen Ehrgeiz, das Radium, das sie Jahre zuvor entdeckt hatte, nun auch extrahieren zu können, arbeitet die Wissenschaftlerin wie besessen. Erst 1910 ist ihr auch dieser Erfolg vergönnt. Wieder wird sie von der Royal Society ausgezeichnet und auch das Nobelpreiskomitee wird erneut auf sie aufmerksam. Aber bevor sie 1911 als bisher einzige Frau zum zweiten Mal den Nobelpreis erhält, gerät ihr Privatleben in die Schlagzeilen. Eine Affäre mit Paul Langevin wird ihr zum Verhängnis. Der verheiratete Physiker ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an ihrem Institut und verehrt die begnadete Wissenschaftlerin zutiefst. Anders als Männern in ihrer Position wird Marie keine Affäre zugestanden. Der Skandal schlägt hohe Wellen. Und nicht nur ihr unmoralisches Verhalten steht im Mittelpunkt des Interesses der Öffentlichkeit. Plötzlich scheint es auch von Bedeutung zu sein, dass Marie einem polnisch-jüdischen Elternhaus entstammt und mit linksgerichteten Parteien sympathisiert. Als Konsequenz wird ihr die Aufnahme in die Akademie der Wissenschaften verweigert. Aber das alles ficht Marie nicht weiter an. Sie hat andere Probleme. Ihre Gesundheit verschlechtert sich zusehends. Heute weiß man, dass dies bereits die ersten Auswirkungen ihrer Arbeit mit den radioaktiven Substanzen waren. Marie liegen diese Gedanken jedoch fern. Tapfer lässt sie eine gefährliche Nierenoperation über sich ergehen, um danach mit vollem Elan weiterarbeiten zu können. Doch dann bricht der Erste Weltkrieg aus. Kaum von der schweren Operation genesen, tritt Marie zusammen mit ihrer Tochter Irene in den Dienst des Roten Kreuzes. Ihr Ziel ist es, den Einsatz von Röntgenstrahlen vor chirurgischen Eingriffen als Standard zu etablieren. Sie spendet ihr gesamtes Preisgeld, das sie für den zweiten Nobelpreis erhalten hat, um dieses Vorhaben voranzutreiben. Unermüdlich zieht sie außerdem zusammen mit ihrer Tochter durch Frankreich, um möglichst viele Ärzte mit ihrer technischen Neuerung, einem mobilen Röntgengerät, vertraut zu machen. Immer wieder stellt sie sich den Medizinern, die ihr neues Gerät zum ersten Mal ausprobieren wollen, selbst als Versuchsobjekt zur Verfügung. Dass sich ihr körperlicher Zustand zu dieser Zeit immer weiter verschlechtert, ignoriert Marie dabei völlig. Sie leidet vor allem unter temporären Sehstörungen, die aber meist nach einiger Zeit von selbst wieder verschwinden und ihr deshalb keinen Grund zur Besorgnis geben. Nach dem Krieg arbeitet Marie Curie wieder in ihrer früheren Position als Leiterin des Radiuminstituts, das im Laufe der Jahre zum Zentrum der Kernforschung avanciert. Ihre Tochter Irene, zu der sie zeitlebens eine besonders enge Bindung hatte, tritt in die Fußstapfen der Mutter und wird ebenfalls Wissenschaftlerin. Wie früher mit ihrem geliebten Mann Pierre, arbeitet Marie nun Hand in Hand mit ihrer ältesten Tochter. Obwohl Marie öffentliche Auftritte nach Möglichkeit umgeht und trotz ihrer großen Bekanntheit am liebsten im Stillen in ihrem Labor arbeitet, erhält sie in den kommenden Jahren immer wieder finanzielle Unterstützung von außen. 1920 stellt der Pariser Stadtrat über 2 Millionen Francs zur Verfügung, damit Marie ihr Institut ausbauen kann. Doch den Großteil des Geldes, rund 1,5 Millionen Francs, investiert sie anderweitig. Die Wissenschaftlerin kauft davon 2 Gramm reines Radium, das sie dringend für ihre Arbeit benötigt. Nach ihrer Ernennung zum Mitglied der Französischen Akademie der Medizin im Jahr 1922 legt sie ihr Hauptaugenmerk darauf, herauszufinden, wie radioaktive Substanzen in der Medizin Anwendung finden können. Marie ist auf dem Gipfel ihres Ruhmes angelangt und kann sich den vielen Anfragen nach Gastvorträgen aller Universitäten weltweit kaum noch entziehen. So reist sie, zusammen mit Irene, in die Vereinigten Staaten, nach Brasilien, Belgien, Spanien und in die Tschechoslowakei. Überall hält sie Vorträge und wird frenetisch gefeiert. 1928 verleiht ihr die Universität Glasgow den Ehrendoktortitel. Und in ihrer Heimat Polen hat sich das Blatt inzwischen gewendet. Auch hier steht man weiblichen Wissenschaftlern inzwischen offen gegenüber. Man ist stolz auf die Landestochter, als die man Marie nach ihrem großen weltweiten Erfolg unbedingt sehen möchte. Über ihre französische Staatsbürgerschaft sieht man da gerne hinweg. Marie Curie erhält den Auftrag, an der Warschauer Universität am Aufbau eines Radiuminstituts mitzuarbeiten. Sie freut sich über diese Aufgabe und widmet sich dem Projekt mit voller Hingabe. Als diese Arbeit beendet ist, schenkt sie dem Institut einen Großteil ihres Radiumbesitzes, damit die Forschungen auch dort beginnen können. Als besondere Ehre empfindet es Marie, dass ihre Schwester Bronja 1932 zur Direktorin dieses Instituts ernannt wird. Erfolg und Ruhm werden jedoch überschattet von Maries schlechtem Gesundheitszustand. Immer wieder muss sie sich schwierigen Operationen unterziehen. Vor allem ihr Seh- und Hörvermögen verschlechtert sich in den letzten Jahren ihres Lebens rapide. Zudem leidet sie an Leukämie, was auf die jahrelange Arbeit mit radioaktiven Substanzen zurückzuführen ist. Schließlich wird sie in ein Sanatorium in Saint-Selmos eingeliefert, wo sie am 4. Juli 1934 stirbt. Dass ihre Tochter Irene für die Entdeckung der künstlichen Radioaktivität ebenfalls mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wird, erlebt die große Wissenschaftlerin Marie Curie nicht mehr. Mahatma Gandhi, 1869 bis 1948. Porbandar in der indischen Region Gujarat ist eigentlich eine unbedeutende Provinzstadt. Doch für die Geschichte des Landes ist sie von großer Bedeutung, denn sie ist die Heimat eines der bekanntesten Männer, die Indien hervorgebracht hat, Mahatma Gandhi. Obwohl er nie ein hohes politisches Amt innehatte und auch keinen neuen Glauben begründete, ist er einer der wichtigsten Staatsmänner des 20. Jahrhunderts und das große moralische Vorbild für das moderne Indien und für Millionen Menschen weltweit. Mohandas Karamchand Gandhi wird am 2. Oktober 1869 in Porbandar geboren. Sein Vater ist ein renommierter Rechtsanwalt, der dem Glauben der Jain, einer Abspaltung des Hinduismus, angehört. Die Jain glauben daran, dass die spirituelle Kraft des Menschen auf einem reinen Herzen, Askese und der Fähigkeit, sich selbst zu erziehen und Ungerechtigkeit zu vergeben, basiert. Diese religiösen Wurzeln spielen in der Erziehung Gandhis eine wichtige Rolle und werden sein gesamtes späteres Leben bestimmen. Als Kind ist er sehr schüchtern und seine schulischen Leistungen sind eher mittelmäßig. Als Gandhi 13 Jahre alt ist, wird er gemäß den damaligen Sitten Indiens mit der gleichaltrigen Kasturbai verheiratet, einem Mädchen aus gutem Hause. Sie ist ebenfalls sehr schüchtern, verfügt aber über eine innere Stärke, durch die sie schnell zu einer wichtigen Stütze für Gandhi wird. Stets steht sie hinter ihrem Mann und durchleidet mit ihm auch die härtesten Zeiten, ohne zu klagen. 1887 schließt der junge Mohandas die Schule ab. Zu diesem Zeitpunkt ist er zu einem eifrigen Studenten und begeisterten Leser herangewachsen, der am liebsten Medizin studieren möchte. Doch als kurz darauf sein Vater stirbt, tritt er in dessen Fußstapfen und wird Anwalt. Die einzige Möglichkeit für einen jungen Inder, ein Studium der Rechtswissenschaft zu absolvieren, ist der Weg nach England, in das Reich der Kolonialherren. In London entwickelt sich der junge Gandhi zu einem Gentleman, der teure Anzüge trägt und Unterricht in Tanz und Rhetorik nimmt. Doch dann entdeckt er eine neue Welt. Im Alter von 20 Jahren beschäftigt er sich mit religiösen Schriften und findet dort Antworten auf die vielen moralischen Fragen, die ihn quälen. Nach 3 Jahren kehrt er als frischgebackener Anwalt nach Indien zurück und scheitert zunächst kläglich. Niemand will einen schüchternen jungen Juristen beschäftigen, der aussieht, als hätte er Angst vor jeder gerichtlichen Auseinandersetzung. Er erhält kaum Aufträge und seine Familie beginnt, in ihm einen Versager zu sehen. Deswegen greift er sofort zu, als ihm ein entfernter Verwandter eine Stelle in der britischen Kolonie Südafrika anbietet, in der Tausende von Indern leben. Doch das Leben dort ist nicht einfach. Für die weiße Oberschicht Südafrikas sind die Inder Bürger zweiter Klasse. Auf Zugfahrten müssen sie im Gepäckabteil reisen und Hotelzimmer werden ihnen häufig ohne Begründung verweigert. Schon bei seiner Ankunft in Südafrika klagt Gandhi deshalb: »Ich weiß, dass es falsch ist, jede Schmach über sich ergehen zu lassen. Wir Inder tun so, als wären wir überhaupt nicht vorhanden, und wenn es Schwierigkeiten gibt, versuchen wir, uns unsichtbar zu machen. Das ist nicht gut. Wir Inder sollten uns regelmäßig treffen, über diese Dinge sprechen und uns zusammentun.« Dies ist der Beginn der politischen Arbeit Gandhis. In Südafrika streitet er vor Gericht und in großen Versammlungen für die Bürgerrechte der Inder. Immer noch verehrt er England. Als ein Bürgerkrieg zwischen Engländern und aus Holland stammenden Buren ausbricht, unterstützt er die Briten und stellt eine Sanitätstruppe aus Indern auf. Doch die Briten danken den Indern dieses Engagement nicht. 1906 verlangt die Regierung von den indischstämmigen Südafrikanern, sich in ein spezielles Register einzutragen und Fingerabdrücke abzugeben. Gandhi ist empört und ruft zum passiven Widerstand auf. Ahimsa nennen die Hindus den Weg, ein Ziel ohne Gewalt zu erreichen. Dies ist künftig auch der Weg Gandhis. Schnell wird der junge Anwalt weit über die Grenzen Südafrikas hinaus bekannt. Für noch mehr Aufsehen sorgt er, als er sich vom Dandy in einen eisernen Asketen wandelt. 1910 beendet er seine juristische Laufbahn, schwört allem persönlichen Eigentum ab und gründet eine Kommune. Dort herrscht das Prinzip: alles, was ein Mensch nicht mit seinen eigenen Händen erschaffen kann, ist nutzloser und überflüssiger Tand. Die Unterschiede zwischen den Kasten, den streng getrennten sozialen Schichten Indiens, spielen für ihn keine Rolle. Ihm ist es egal, ob ein Mensch der obersten Kaste angehört oder zu den Unberührbaren, also dem Abschaum der indischen Gesellschaft, gehört. Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht, zieht es Gandhi zurück nach Indien. Sein Ruf als spiritueller Führer ist ihm dorthin vorausgeeilt. Er wird von jubelnden Menschenmassen empfangen und erhält den Ehrennamen Mahatma, was so viel heißt wie der, dessen Seele groß ist. Nach dem Vorbild seiner südafrikanischen Kommune gründet er eine neue Dorfgemeinschaft, den Sabarmati Ashram, in den bald die ersten Anhänger strömen. Das Leben dort ist hart. Die Mitglieder der Gemeinde stellen alles selbst her, was sie zum Leben brauchen. So sitzt auch Gandhi regelmäßig hinter einem Spinnrad und dreht Garn für Kleidung. Für die englischen Kolonialherren ist dies eine ungeheure Provokation. Denn die Wirtschaft des Empire beruht darauf, dass die Kolonien Produkte wie Kleidung teuer aus England importieren und nicht selbst produzieren. Sie sehen in Gandhis Spinnrad ein Symbol des Widerstandes. Als Zeichen der Unabhängigkeit wird es später auf der indischen Flagge abgebildet. Gandhis frühere Verehrung für England ist zu dieser Zeit schon lange in Ablehnung umgeschlagen. Immer wieder ruft er deshalb zum Protest gegen die Politik der Kolonialmacht auf. Er zwingt die Engländer in die Defensive, weil er sich strikt weigert, auch auf die brutalste Unterdrückung mit Gegengewalt zu reagieren. Es geht darum, das Schwert des Tyrannen vollständig stumpf zu machen. Nicht indem man ihm mit einer noch schärferen Klinge entgegentritt, sondern indem ich seine Erwartung eines physischen Widerstandes von meiner Seite enttäusche. Er weiß einfach nicht, was er von dem spirituellen Widerstand, mit dem ich ihm begegne, halten soll. Schließlich wird er verwirrt die Kraft anerkennen müssen, mit der er es zu tun hat. Eine Erkenntnis, die ihn nicht demütigen, sondern im Gegenteil erhöhen wird. Gandhi tritt dem indischen Nationalkongress bei, einer radikalen Partei, die sich der Unabhängigkeit des Landes von England verschrieben hat. Immer wieder ruft er seine Landsleute auf, die englische Herrschaft durch Verweigerung der Zusammenarbeit zu erschüttern. Die Inder sollen sich weigern, Steuern zu zahlen, englische Produkte zu kaufen und unsinnige rassistische Gesetze zu befolgen. England hat in Indien ein Monopol auf den Verkauf von Salz. Das sorgt für hohe Preise und bewirkt, dass sich viele Inder das wertvolle Gut nicht leisten können. Diese schreiende Ungerechtigkeit ist der Anlass für eine spektakuläre Aktion, die Gandhi weltberühmt machen wird. An der Spitze einer gewaltigen Menschenmenge zieht er zum Meer und gewinnt mit seinen Anhängern Salz aus dem Meerwasser. Alles unter den wütenden Blicken der britischen Soldaten. Gandhi weiß, dass er mit dem Feuer spielt. Schon in der Vergangenheit hat England auf Widerstand und Protest mit Gewalt reagiert. Doch Gandhis religiöse und moralische Überzeugungen lassen ihm keine andere Wahl. Er glaubt fest daran, dass er für die Gerechtigkeit notfalls auch sein Leben riskieren muss. Wer sich der Gewaltlosigkeit verschreibt, der muss die Bereitschaft zu Opfern kultivieren, um sich von der Furcht zu befreien. Er sorgt sich nicht darum, sein Land, sein Vermögen, sein Leben zu verlieren. Er kennt nur eine Furcht, die vor Gott. Denn wer nicht seine ganze Furcht überwunden hat, der wird die Gewaltlosigkeit niemals in Vollkommenheit praktizieren können. Aufsehenerregende Aktionen wie der berühmte Salzmarsch bringen ihm weltweit den Beifall seiner Anhänger ein. Die britische Regierung dagegen verhängt über ihn eine Haftstrafe. Doch der passive Widerstand vieler Inder zermürbt allmählich die Nerven der englischen Herren. 1931 lassen sie Gandhi zu einer Konferenz nach London reisen. Hier hält er seine berühmte Rede »Spiritual Message of the World«, für die er viel Anerkennung bekommt. Perceive through my senses. It transcends the senses, but it is possible to reason out the existence of God to a limited extent. Even in ordinary affairs, we know that people do not know who rules or why and how he rules. And yet they know that there is a power that certainly rules. Sein eigentliches Ziel, die mögliche Unabhängigkeit Indiens, erreicht er nicht. Die Gespräche scheitern, Gandhi kehrt unverrichteter Dinge nach Indien zurück und nimmt dort gleich wieder den gewaltlosen, aber beharrlichen Kampf gegen die Ungerechtigkeit auf. Die Aufteilung der indischen Gesellschaft in Kasten ist Gandhi ein Dorn im Auge. Mit Briefen, Zeitungsartikeln, Reden und Hungerstreiks erreicht er, dass diese Trennung im Wahlrecht aufgehoben wird und auch die bisher unberührbaren Parias wählen dürfen. Indien scheint auf einem guten Weg. Für die Menschen ist Gandhi längst eine Art Heiliger, ein großes spirituelles Vorbild. Dann bricht der Zweite Weltkrieg aus. Statt Indien in die Unabhängigkeit zu entlassen, greifen die Briten hart durch. Hunderttausende von Indern werden in die englische Armee eingezogen und kämpfen auf den Schlachtfeldern Europas und Asiens. Gandhi muss mit seiner Frau und vielen Anhängern erneut ins Gefängnis. Dort stirbt seine geliebte Gattin schließlich an den Folgen eines Hungerstreiks. Als er im Jahr 1944 entlassen wird, hat er mehr als 2000 Tage seines Lebens in britischer Haft verbracht. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs beginnt man in London umzudenken. Das britische Kolonialreich erscheint vielen Politikern nicht mehr als Vorteil, sondern als große wirtschaftliche und moralische Last. Deshalb entschließt sich die Regierung, die Unabhängigkeit Indiens voranzutreiben. Allerdings will London das Land teilen und im Norden einen eigenen Staat, Pakistan, für die indischen Muslime gründen. Denn es kommt immer häufiger zu Konflikten in der Bevölkerung. Vor allem die Mehrheit der Hindus und die große muslimische Bevölkerungsschicht liefern sich regelrechte Straßenschlachten. Für Mahatma Gandhi ist diese Entwicklung eine gewaltige Enttäuschung. Er sieht sein Lebenswerk bedroht und betrauert die vielen Toten. Inzwischen ist er ein gebrechlicher alter Mann, gezeichnet von vielen Jahren im Gefängnis. Doch sein Wille ist ungebrochen. Als er sich in der Millionenstadt Kalkutta aufhält, kommt es dort zu brutalen Auseinandersetzungen. Mahatma Gandhi reagiert auf seine Weise. Er tritt vor den Augen der Weltöffentlichkeit in den Hungerstreik. Er will erst dann wieder Nahrung zu sich nehmen, wenn sich die verfeindeten Gruppen versöhnt haben. Er setzt die Waffe ein, mit der er bisher fast immer Erfolg hatte. Er übt moralischen Druck aus. »Brecht ihr den Frieden!« Dann habt ihr mich zum Tode verurteilt, denn dann werde ich mein Fasten wieder aufnehmen und so lange nicht beenden, bis ich verhungert bin. Die Bürger Kalkuttas wissen, halten sie keinen Frieden, wird die Welt sie für den Tod Gandhis verantwortlich machen. Doch die Stimmung bleibt explosiv. Nur mit Mühe tritt in der Stadt so etwas wie Waffenruhe ein. Im Rest Indiens kommt es unterdessen weiter zu blutigen Ausschreitungen. In den Straßen Delhis tobt der Mob, Tausende werden abgeschlachtet. Die Aufrufe Gandhis an die Muslime, das Schwert aus der Hand zu legen, werden nicht gehört. Das Massaker geht weiter. Als Freunde Gandhi von Leichenbergen in den Straßen berichten, bricht er nach Delhi auf, um auch hier das Blutvergießen zu beenden. Wieder tritt er in den Hungerstreik und das sogenannte Wunder von Kalkutta wiederholt sich. Als die Menschen erfahren, dass der 78-Jährige stark geschwächt ist und sein Fasten ihm den Tod bringen wird, enden die Ausschreitungen binnen 24 Stunden. Es kommt zu Friedensdemonstrationen. Vertreter aller Religionen beten für Gandhis Wohl und bitten ihn, den Hungerstreik zu beenden. Mit einem Glas Orangensaft beendet er schließlich sein Fasten. Ganz Delhi atmet auf. Noch einmal ist es Gandhi gelungen, den ungeheuren Respekt, den er bei den Massen genießt, für den Frieden einzusetzen. Allerdings verehren ihn nicht alle Inder. Religiöse und politische Fanatiker auf beiden Seiten sehen in Mahatma Gandhi inzwischen einen Feind und verbreiten Hassparolen. Für die radikalen Moslems ist er schon deswegen verdächtig, weil er Hindu ist. Außerdem gilt er als Gegner der Spaltung des alten Indiens in einen Hindu-Staat und ein muslimisches Pakistan. Für die Fanatiker unter den Hindus wiederum ist er ein Verräter, weil er für eine Aussöhnung mit den Moslems einsteht. Am 30. Januar 1948 bricht Gandhi zu seinem Abendgebet auf. Gestützt auf zwei Frauen, umringt von seinen Anhängern, schreitet der abgemagerte alte Mann durch eine still wartende Menschenmenge. Plötzlich stürzt vor ihm ein Mann auf die Knie. Hathuram Godse, Mitglied einer Gruppe fanatischer Hindus, hält Gandhi für einen Verräter. Unter seiner Kleidung trägt er eine tödliche Waffe. Als Gandhi und seine Begleiter stehen bleiben, zieht der Mann blitzschnell eine Pistole. Mahatma Gandhi wird von drei Schüssen getroffen und sinkt blutend zu Boden. Panik bricht aus. Mit einem letzten Ruf, O Gott, auf den Lippen, stirbt Gandhi. Die Nachricht vom Tod Gandhis verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Das Licht, das unser aller Leben für immer erhellt hatte, ist für immer erloschen, so heißt es in einer Erklärung der indischen Regierung. Mahatma Gandhi verwandelt sich im Bewusstsein der Menschen in eine mythische Persönlichkeit. Noch Jahrzehnte nach seinem Tod wird er rund um den Globus verehrt. Dabei stehen weniger seine politischen Forderungen im Mittelpunkt als die Art und Weise seines Kampfes, sein Auftreten. Mit großem Mut und einem unbeugsamen Willen gegen scheinbar übermächtige Gegner anzutreten, ohne Waffen, ohne Gewalt, für mehr Menschlichkeit und Frieden, für Respekt und die Gleichheit aller Menschen einzutreten, bringt Gandhi noch heute große Bewunderung ein. Albert Einstein fasste Gandhis Wirkung rückblickend sehr treffend in die Worte: Zukünftige Generationen werden kaum glauben können, dass ein Mensch aus Fleisch und Blut wie er jemals auf Erden gewandelt ist. In seiner Heimat Indien wird Gandhi nach seinem Tod wie ein Nationalheiliger verehrt. Bis zum heutigen Tag gilt er als Vater und Symbol des riesigen Landes. Teil 19 der Reihe Große Frauen und Männer der Weltgeschichte porträtiert das Leben von Wladimir Lenin, Rosa Luxemburg, Roald Amundsen und Winston Churchill. Damit Sie keine Ausgabe verpassen, können Sie CD Wissen unter www.hörkiosk.de abonnieren oder als Sammeledition bestellen. Selbstverständlich sind auch einzelne Ausgaben erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet. Sprecher dieses Hörmagazins ist Achim Höppner. Redaktion und Produktion Audiomedia Verlag München. Aufnahme und Regie Airplay Entertainment. CD Wissen bedankt sich fürs Zuhören.